Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Ausgezeichnet. Auch der Kaffee. Wirklich großartig. So einen würzigen, zarten Schinken habe ich noch nie. Wo mögen die den wohl herhaben? Muss ich mir merken, das Hotel, wenn ich mal wieder in Hamburg bin. Viel besser als dieses Riesendings da am Bahnhof. Möbelt mich richtig auf, so ein Frühstück. War ja ein irrer Tag gestern. Erst der Brief, der Schreck, die überstürzte Flugreise und dann das Gespräch mit Kurt Cordes. Hab miserabel geschlafen, trotz Schlaftabletten. Da könnte auch jemand viel Robusteres als ich nicht schlafen. Nach so einem Gespräch mit dem Mann, dessen Witwe man ist. Mein verstorbener erster Mann. Irre. Saß mir quicklebendig gegenüber nach, warte mal. Meine Güte, das sind ja, wir haben 63. 1903, also vor 18 Jahren. Klar, Nele wird 19. In gut 5 Jahren würden wir schon Silberhochzeit feiern, Cordes und ich. Wenn er nicht gefallen wäre, 45, ehe sein Kind zur Welt kam. Moment mal, er ist ja gar nicht gefallen. Wir haben gestern Nachmittag zusammengesessen, in diesem leeren Lokal am Fluss. Ich habe ihm seinen Brief an Nele gegeben, den ich geöffnet hatte. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ja, was ist? Frau Etienne? Ja, das bin ich. Was gibt's denn? Sie werden gebeten, ins Direktionsbüro zu kommen, gnädige Frau. Ins Direktionsbüro? Was denn? Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Bedauere ich, nee, Frau. Ich weiß nichts. Wird doch wohl nichts zu Hause? Mit Nele? Eigenartig. Darf ich vorausgehen? Bitte sehr. Guten Tag, gnädige Frau. Diese beiden Herren Frau hier... Frau, ja, bitte? Kriminalpolizei, Hufe. Ich nehme Sie fest, wegen des dringenden Tatverdachts, den Kaufmann Kurt Cordes erschossen zu haben. Wie bitte? Es ist mir außerordentlich unangenehm, gnädige Frau. Aber diese also, Herren hier... Ich verstehe überhaupt nicht. Cordes? Das kann nur ein Irrtum sein, eine Verwechslung. Das wird sich herausstellen. Kann doch nur ein böser Traum sein. Dieser altglatte Hoteldirektor, dieser Kriminalkommissar mit dem steinernen Gesicht, das Zimmer mit den scheußlichen bunten Glasfenstern, wie eine Friedhofskapelle. Ist nun nur tot, gnädige Frau. Wollen Sie sich setzen? Sie ist ja ganz blass. Holen Sie an das Wasser, Blömer. Jawohl, Herr Oberkommissar. Ich möchte sofort mit meinem Anwalt sprechen. Ja, natürlich. Hier, bitte sehr. Darf Frau Etienne mit Ihrem Anwalt telefonieren, Herr Kommissar? Naja, ich kann das nicht untersagen. Aber Sie könnten ja auch vom Präsidium Nein, aus. Ich möchte jetzt. Jetzt sofort will ich mit ihm reden. Ich muss aber mithören, Frau Etienne. Das verlangt die Vorschrift. Haben Sie einen Zweithörerapparat, Herr Direktor? Aber natürlich, hier. Bitte sehr. Mithören. Sowas. Aber kann man wohl nichts machen. Wo habe ich denn die Nummer? Adolf Rummeisel. Hier. Ja. Hier, ein Glas Wasser. Ja, stellen Sie es bitte hier hin. Bitte. Hallo, ja? Bitte geben Sie mir sofort Herrn Dr. Rummeisel, Fräulein. Wie? In einer Besprechung? Dann stören Sie ihn. Hier ist Frau Etienne, ich rufe aus Hamburg an. Ja, es ist allerdings wichtig. Ja, das verantworte ich. Erschossen. Hallo, Dr. Rummeisel? Bitte entschuldigen Sie, aber ich bin soeben verhaftet worden. Ich höre ja überhaupt nichts. Ja, Moment, Augenblick. Verhaftet worden? Also, ich bin gar nicht zu solchen Scherzen aufgelegt, Bettina. Bitte. Was soll das denn? Aber das ist kein Scherz, Doktor. Der Kriminalkommissar steht hier neben mir und hört mit. Es ist bitterer Ernst. Sie müssen herkommen. Langsam, langsam, Bettina. Nun mal der Reihe nach. Wessen beschuldigt man Sie denn? Dringender Mordverdacht. Was? Mord? Ja. Wen sollen Sie denn... Wer ist denn ermordet worden? Mein erster Mann, Cordes. Kurt Cordes. Er schreibt sich jetzt mit K und 2 O. Er ist gar nicht tot, er lebt. Augenblick, Moment mal. Ich verstehe kein Wort. Ihr erster Mann? Ja. Er lebt? Ich denke, man hat Sie wegen Mord an ihm verhaftet. Aber wieso lebt er denn da? Ach, Doktor, Cordes ist 1945 an der Westfront gefallen. So habe ich es bisher geglaubt. Bisher, also bis gestern. Aber gestern kam ein Brief von ihm an Nele, an Cornelia. Wie hat er seine Tochter denn gefunden? Und warum hat er nicht an Sie geschrieben? Er hat doch nicht gewusst, dass Nele seine Tochter ist. Aber Bettina, jetzt... Doktor, ich erzähle Ihnen das alles, wenn Sie hier sind. Bitte kommen Sie mit der nächsten Maschine. Ich kann nicht, Bettina. Ich will nachher ins Krankenhaus. Ich muss ins Krankenhaus. Meine Galle. Aber warten Sie. Rufen Sie gleich in Hamburg den Degen an. Ja, hier. Hier, Dr. Peter Degen. Und hier ist die Nummer. Haben Sie was zum Schreiben? Moment. Haben Sie mal ein Stück Papier für mich? Ja, natürlich, selbstverständlich, liebe Frau, hier. Danke. Ja, bitte. Hamburg, 89-64-12. 89-64-12. Richtig. Ja. Ich rufe ihn auch gleich an. Mhm. Das ist ein tüchtiger Kollege. Halten Sie die Ohren steif, Mädchen, und keine Aussage, ehe Sie nicht mit Degen gesprochen haben. Ja. Soll ich bei Ihnen zu Hause irgendwas? Nein. Oder im Geschäft? Danke, das mache ich nachher selbst. Danke und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Erlauben Sie, dass ich nochmal... Aber bitte, selbstverständlich, gnädige Frau. Ich rufe jetzt den Rechtsanwalt Dr. Degen an. Sie haben ja mitgehört. Das ist meine Pflicht. Hier Anwaltsbüro Dr. Degen, guten Tag. Guten Tag, hier Frau Bettina Etienne. Kann ich bitte Herrn Dr. Degen sprechen? In welcher Angelegenheit bitte? In einer ganz persönlichen Angelegenheit. Ich werde nachsehen, ob Herr Dr. Degen... Sagen Sie ihm bitte, ich rufe mit einer Empfehlung von Dr. Rummeisel in München an. Sagen Sie ihm, es ist sehr dringend. Ja, natürlich. Eine Zigarette hätte ich jetzt gern. Aber ich habe meine auf dem Frühstückstisch. Man kann ja wohl Kripo-Leute, die einen verhaften, nicht um eine Zigarette bitten. Aber Appetit hätte ich. Degen? Etienne, Frau Etienne. Guten Tag, Herr Dr. Degen. Ich soll Sie von meinem Münchner Anwalt grüßen, von Dr. Rummeisel. Er ist durch Krankheit verhindert, herzukommen und bittet Sie, sich meiner anzunehmen und mir zu helfen. Er wird Sie auch gleich noch anrufen. Ja, selbstverständlich, gnädige Frau. Um was handelt es sich? Ich bin vor ein paar Minuten hier im Hotel Kaiser festgenommen worden. Man beschuldigt mich, einen Mord begangen zu haben. Einen Mord? Ja, einen Mord. Wo sind Sie denn jetzt? Von wo aus rufen Sie an? Vom Hotel aus. Ich bin im Zimmer des Direktors. Die Herren, die mich festgenommen haben, sind auch da. Dann geben Sie mir bitte einen der Beamten an den Apparat, Frau Etienne, ja? Ja, bitte. Oberkommissar Hufe. Tag, Herr Kommissar. Also, was wird der Dame konkret vorgeworfen? Bedauere, Dr. Dauer, bin ich im Einzelnen nicht befugt, telefonisch Auskunft zu geben. Es besteht dringender Tatverdacht. Wir verbringen die Beschuldigte jetzt auftragsgemäß ins Präsidium. Mordkommission. 6. Stockzimmer 625. Okay, Herr Kommissar. Bitte geben Sie mir Frau Etienne noch mal kurz an den Hörer, ja? Ja, bitte. Ja, Herr Dr. Degen? Behalten Sie um Himmels Willen die Nerven. Ich komme umgehend zu Ihnen ins Polizeipräsidium, wenn die Beamten Sie jetzt bringen werden. Und keinerlei Aussage, hören Sie, eh wenn ich miteinander gesprochen habe. Es wird sich bestimmt als Irrtum herausstellen. Sie müssen aber die Ruhe bewahren. Aber ich habe niemanden... Gewiss, Frau Etienne, trotzdem sagen Sie gar nichts, kein Wort. Haben Sie mich verstanden? Ja. Also, bis gleich. Auf Wiedersehen. So, dann kommen Sie bitte mit. Und meine Sachen, mein Gepäck. Ist es schon gepackt? Sie wollten doch heute abreisen. Ja, es ist fertig. Würden Sie veranlassen, Herr Direktor, dass Frau Etiennes Gepäck hergebracht wird? Selbstverständlich, Herr Kommissar. Oder halt, es könnte auch gleich in unseren Wagen geschafft werden. Gehen Sie mit, Wilma. Ja, Chef. Ich komme mit Frau Etienne dann nach. Ja, ich muss meine Rechnung noch bezahlen und die Telefonate. Aber das können wir Ihnen doch schicken, gnädige Frau. Ihre Anschrift steht ja auf dem Anmeldezettel. Ja, danke. Und noch was. Wenn sich in Ihrem Hause ein hellgrauer Wildlederhandschuh finden sollte, bitte lassen Sie ihn mir auch schicken. Gewiss, gnädige Frau. Ich habe ihn gestern irgendwo verloren. Wird besorgt. Ich wünsche Ihnen, dass sich die Sache bald zu Ihrer Zufriedenheit aufklärt. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Da fahre ich mit zwei fremden Männern durch eine fremde Stadt. Bin verhaftet. Soll einen Menschen getötet haben. Das ist kein Traum. Das ist Wirklichkeit. Himmel, ist mir elend zumute. Was für ein schrecklicher Tag ist das nur. Ist Ihnen nicht gut, Freundchen? Machen Sie mal das Fenster auf, Wilma. Ja, mach ich. Wir sind gleich da. Jetzt noch ein paar Minuten? Ja, danke. Mein Name ist Fackelei. Bitte nehmen Sie Platz, Freundchen. Danke. Ich habe die Aufgabe, Sie zu dem gegen Sie erhobenen Verdacht zu vernehmen. Vorher muss ich Sie belehren. Sie haben gemäß § 136.1 und so weiter der Strafprozessordnung das Recht der Aussageverweigerung. Ich darf nichts sagen. Was soll ich denn alles, noch sagen? Alles, was Sie aussagen, kann gegen Sie verwendet werden. Wenn der Dr. Degen käme. Sie haben ferner das Recht, sich vor der Vernehmung mit einem Anwalt zu beraten. Haben Sie einen Anwalt? Wie bitte? Ein Anwalt? Ja, ich habe schon mit ihm telefoniert. Er müsste eigentlich jeden Augenblick hier sein. Heißt das, dass Sie vorher auch nicht aussagen wollen? Richtig, es ist mir so geraten worden. Ja, ja, das steht Ihnen frei. Ja, bitte? Rechtsanwalt Dr. Degen. Ja, in Sachen Etienne Cortes. Ich weiß. Ich komme. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick, Frau Etienne, ich bin sofort wieder da. Ja, bitte. Degen ist da. Nebenan wahrscheinlich. Warum lässt er ihn nicht einfach rein? Wenn ich jetzt einfach aufstünde und durch die Tür auf den Flur, dann wäre ich erst mal raus hier. Dann könnte ich versuchen, ich meine, vielleicht würde ich dann... Aber das ist Wahnsinn. Ihr Anwalt war da, Frau Etienne, aber ich bin leider nicht in der Lage, ihm hier ein Gespräch mit Ihnen zu erlauben. Wir müssen Sie ins Untersuchungsgefängnis einweisen. Er wird dort Sprecherlaubnis beantragen und bestimmt auch sofort bekommen. Das ist der amtliche Weg. Ich bedauere. Eine Überstellung. Ist die Leibesvisitation schon erledigt? Nein, soviel ich weiß nicht. Frau Böttcher soll mal herkommen. Ja, kommen wir schon. Was ist denn? Eine Einweisung, Leibesvisitation, das Übliche. Dann kommen Sie mal mit. Kommen Sie hier ran. So. Beine breit und die Arme zur Seite. Fassen Sie mich nicht an. Was fällt Ihnen ein? Ich lasse mich nicht. Nehmen Sie sich zusammen. Was soll denn das? Na, sowas. Halten Sie die Arme hoch zum Donnerwetter. Denken Sie, ich fasse Sie zu meinem Vergnügen an. Ich bin doch keine Verbrecherin. Ich lasse mich nicht. Laut ich Ihnen, ja, aber es ist Vorschrift, dass alle einer Leibesvisitation unterzogen werden, die hier reinkommen. So, nun seien Sie vernünftig. Den Gürtel noch. Und die Strümpfe muss ich Ihnen auch abnehmen. Den Gürtel und die Strümpfe? Warum? Damit Sie sich nicht aufhängen. Verstehen Sie? Das ist ja... Ich hänge mich doch nicht... Gottes Willen, nein, ich bin ja unschuldig. Ja, ja, die meisten sind unschuldig, sagen sie wenigstens. Es kommt aber trotzdem immer wieder zum Selbstmord. Verstehen Sie, so nach 3-4 Wochen, da gibt es so eine Krise. 3-4 Wochen? Zellenkoller. Aber das ist ja... Nur geben Sie schon her, die Strümpfe, die brauchen Sie nicht, ist ja warm hier. Sind Sie fertig, Frau Pötzer? Ja. Die Frau soll nach vorne kommen, in die Besuchszelle 2. Eben rein in den Knast und schon Besuch. Das ist mein Rechtsanwalt. Bitte geben Sie mir den Gürtel wieder. Ich kann ja nicht die ganze Zeit meinen Rock festhalten. Kann ich nicht machen, liebe Frau. Vorschrift ist Vorschrift. Kommen Sie. Das ist aber auch eine schlechte Zeit, die sich Ihr Besucher ausgesucht hat. Gleich ist Essensausgabe. Soll ich Ihnen was in die Besuchszelle bringen? Ich habe keinen Hunger. War gut gemeint. Ich weiß, aber mir ist das alles so auf den Magen geschlagen. Na denn nicht. Sind Sie der Besuch für Frau Etienne? Ja, das bin ich. Guten Tag, Frau Etienne. Guten Tag, Herr Dr. Degen. Endlich. Ich war schon ganz verzweifelt. Aber Frau Etienne, schönen Dank. Lassen Sie uns jetzt bitte allein. Wenn was ist, müssen Sie klingeln. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Brauchen Sie ein Taschentuch? Nein, danke. Das hat man mir noch gelassen. Hätten Sie vielleicht eine Zigarette für mich? Hier, bitteschön. Danke. So. Das tut gut. Nun erzählen Sie mal. Ja, also, die kam heute Vormittag. Meine Güte, das ist ja erst 1,5 Stunden her. Das kommt mir vor wie ein ganzer Tag. Also, die kamen ins Hotel und haben mich... Ja, das weiß ich. Aber sonst weiß ich überhaupt nichts, außer, dass Sie Frau Bettina Etienne aus München sind. Verwitwete Frau Etienne, verwitwete Frau Cordes, geborene Schilling. Stimmt's? Ja. Ihren Mann habe ich übrigens gekannt. So? Ja. Nur flüchtig zwar, aber er hat einen nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht. Er saß der 2. großen Strafkammer vor, die, wann war das, vor 6 oder 7 Jahren den Prozess gegen Ellerbach und Konsorten geführt hat. Ich war als Beobachter dorthin geschickt worden. Naja, aber Sie sollen mir jetzt bitte erzählen, wer ist Kurt Cordes? Oder richtiger, wer war Kurt Cordes? Und was haben Sie hier gemacht? Und so weiter. Und in aller Ausführlichkeit, bitte. Tja, aber das ist eine lange Geschichte, Herr Dr. Degen. Ich habe weder Angst vor langen Geschichten, wenn sie interessant sind, noch habe ich Eile. Na, ich glaube schon, dass es eine interessante Geschichte ist. Dann mal los, liebe Frau Etienne. Wir lebten in einer kleinen Stadt in Mecklenburg. Mein Vater war dort Amtsgerichtsdirektor. Sonnabends war der Markt voll Buden und Stände mit Obst, Gemüse, Blumen, Steingut, Töpfen, lebenden Hühnern, Gänsen und Enten. Und dazwischen unser Gesang. Sonnabends marschierten wir auf die Hauptstraße entlang, die Jungmädel, der BDM, die Hitlerjugend, und schmetterten unsere Lieder. Und wir fühlten uns mächtig, weil alle Leute ihre Hüte und Mützen abnehmen mussten, wenn wir mit unserer Fahne kamen. Mein Vater war nicht so begeistert vom Dritten Reich wie ich. Er war auch nicht in der Partei und wurde deshalb nicht befördert. Aber er war keine Kämpfernatur und viel zu sehr pflichttreuer preußischer Beamter, als dass er an Widerstand gegen das Regime auch nur zu denken gewagt hätte. Er verkroch sich in sein Studierzimmer, las, spielte sein geliebtes Cello. Ja, und dann ging der Krieg los. Die ersten Sondermeldungen von der Versenkung feindlicher Schiffe, von Siegen an den Fronten in Ost und West dröhnten aus den Lautsprechern. Meine Güte, ich schwatze und Sie hören sich das alles so geduldig an, Herr Dr. D. Also bitte, erzählen Sie weiter. Ich höre Ihnen sehr gern zu. Sie erzählen gut. Danke. Ja, also Ende 1944, genau am 16. Oktober 1944, kam mein Vater mittags aus dem Gericht nach Hause und teilte meiner Tante Julia, ach so, das habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt, meine Mutter war bei der Geburt eines zweiten Kindes gestorben, zusammen mit dem Kind. Seitdem führte Vaters Schwester Julia den Haushalt, eine liebenswerte, etwas mollige Frau. Also mein Vater teilte uns mit, dass wir uns auf einen Gast einrichten müssten, der etwa 8 bis 10 Tage im Haus wohnen würde. Ein gewisser Herr Cordes, der zu irgendeiner Arbeitsgruppe aus Berlin gehöre. Am späten Nachmittag stand Kurt Cordes vor der Tür. Er war Mitte 20, sah gut aus und trug zu meiner Verwunderung zivil. Verwunderung? Wieso? Naja, weil es zu jener Zeit ganz ungewöhnlich war, dass ein so junger und offenbar gesunder Mann nicht in Uniform herumlief. Ach so. Als ich am nächsten Morgen das Gästezimmer in Ordnung brachte, sah ich allerdings die Uniform, die er aufgehängt hatte. Es war zu meinem Erstaunen eine HJ-Uniform mit den Abzeichen eines hohen Ranges und mit einer Reihe Kriegsauszeichnungen. Das war ziemlich mysteriös. Ja, wie überhaupt alles, was mit Cordes zusammenhing. Von Anfang an, wenn ich es genau bedenke. Sein scheinbarer Tod war geheimnisvoll, sein Wiederauftauchen nach 20 Jahren, der veränderte Name, meine gestrige Begegnung mit ihm und nun sein wirklicher Tod. Ermordet. Sagen Sie, Herr Dr. Degen, ob es wohl hier in diesem gastlichen Haus irgendwas zu trinken gibt? Bin unheimlich durstig. Vielleicht ein Mineralwasser oder sowas. Ich werde es versuchen. Wissen Sie schon Einzelheiten? Wo hat man ihn denn gefunden? Ich weiß noch nicht mehr als das, was mir der Kriminalrat Fackeldey gesagt hat. Und danach ist Kurt Cordes gestern Abend tot vor dem Haus unter einem Busch gefunden worden. Da, wo er auch gewohnt zu haben scheint. Haben Sie geklingelt, Herr Rechtsanwalt? Ja, ich hätte gern irgendwas zu trinken für uns, einen Sprudel oder Saft, irgendwas. Könnten Sie das wohl bitte besorgen? Ja, hol ich aus der Personalkantine, ja. Eine Flasche und 2 Gläser, bitte, ja? Genügt das? Ja, allemal. Wir sind ja kein Luxusrestaurant, Herr Rechtsanwalt. Danke. So. Erzählen Sie weiter, Frau Etienne. Ja, wo war ich stehen geblieben? Bei Cordes, als er in Ihrer Kleinstadt auftauchte. Ja, richtig, danke. Ja, vielleicht war es gerade das, was mich an ihm so faszinierte, dass ich mich bereits am nächsten Nachmittag, während mein Vater noch im Gericht zu tun hatte und Tante Julia irgendwelche Besorgungen machte, von ihm küssen ließ. Schlimm, was? Aber nein, Freundchen. Wie alt waren Sie da? 18. Ich hatte mein Abitur gemacht und wartete auf meine Einberufung zum Arbeitsdienst. Ich hatte, außer von einem ungeschickten Hitlerjungen, noch nie einen Kuss gekriegt. Ja, und weitere 24 Stunden später wurde ich in dem breiten Bett des Gästezimmers Cordes Geliebte. Ich weiß noch genau, dass ich völlig durcheinander war vor Schreck und Glück und Scham und Stolz. Sofort nach dem Abendessen ging ich auf mein Zimmer, unter dem Vorwand, Kopfschmerzen zu haben, weil ich fürchtete, man könnte mir ansehen, was mir geschehen war. Cordes blieb bei meinem Vater im Wohnzimmer. Die zwei hatten beim Essen ein Gespräch über Musik begonnen, ihre Liebe zum Barock entdeckt. Und es stellte sich zum Entzücken meines Vaters heraus, dass der junge Gast Klavier spielen konnte. Ich lag noch lange im Bett, verstört und weinend. Ich hasste Kurt Cordes, weil er mich allein ließ. Hasste ihn und sehnte mich zugleich nach seinen Zärtlichkeiten. Und schlief dann aber doch todunglücklich ein. So, hier im Mineralwasser, Herr Rechtsanwalt. Hm, danke. Ich habe zwei Flaschen gebracht, weil sie so klein sind. 1,60 ist doch recht, oder? Sonst nehme ich die eine wieder mit. Nein, alles in Ordnung. Der Rest ist für Sie. Nein, danke schön. Wir nehmen keine Trinkgelder. Oh, Entschuldigung. Natürlich, pardon, dass ich daran nicht gedacht habe. Na, ist schon gut. Die Gläser lassen Sie nachher hier, wenn Sie fertig sind. Wird gemacht, danke. Oh, da habe ich aber einen an der Beamtenehre gekratzt. 40 Pfennig Trinkgeld für einen Strafvollzugsoberaufsichtsbeamten. Wenn es ein 20-Mark-Schein gewesen wäre, hätte er sich womöglich weniger angestellt. Bitte. Vielen Dank. So hat das also angefangen mit Herrn Cordes. Und weiter? Das ging 6 Tage lang. Wir fielen uns tagsüber in die Arme so oft und sobald Gelegenheit dazu war. Nachts lagen wir beieinander, vergaßen die Welt, den Krieg und alle gutbürgerlichen Moralgesetze. Dann musste er weg. Nach Berlin zurück, um seinen geheimnisvollen Auftrag auszuführen. Und 5 Wochen später, in denen ich nichts von ihm gehört hatte, kein Wort, ging es mir so schlecht, dass ich zu unserem Hausarzt lief, heimlich. Ja, weil ich schon ahnte, was los war. Der stellte dann auch prompt fest, ich war schwanger. Und am gleichen Tag brachte die Post meinen Einberufungsbescheid zum Arbeitsdienst. In 14 Tagen sollte ich mich in Arnbruck im Bayerischen Wald einfinden. Ziemlich viel auf einmal für ein Mädchen von 18. Ja, und ich war auch völlig verzweifelt, zumal ich niemanden hatte, mit dem ich hätte reden können. Dann aber raffte ich mich auf und rief, nach langem Suchen fand ich die Nummer in einem Berliner Telefonbuch auf der Post, rief also bei der Adresse an, die Cordes mir gegeben hatte. Und? Hatten Sie Glück? Ja, er war da. Und auch gleich am Apparat. Na, und er beruhigte mich und versprach mir, in 2-3 Tagen zu kommen, mit meinem Vater und Tante Julia zu reden und alles auf Vordermann zu bringen. Das war so ein Ausdruck damals. Er kam, nahm mich an die Hand, ging mit mir zu meinem ahnungslosen armen Vater und erklärte dem Verdutzten, dass wir heiraten wollten. Jawohl, und zwar bald. Der Krieg dulde keine langen Überlegungen und Wartezeiten. Er werde in 14 Tagen wieder hier sein können und dann sollte die standesamtliche Trauung sein. So geschah es auch. Ich war plötzlich Frau Cordes. Mein Mann musste 3 Tage nach der Hochzeit wieder weg. Dann kam er Weihnachten nochmal für eine Woche, nachdem er vorher dafür gesorgt hatte, dass meine Einberufung zum Arbeitsdienst aufgehoben war. Und dann kam im Februar die Nachricht, dass er vermisst sei. Und wieder 3 Wochen später, die Ostfront war unterdessen in gefährliche Nähe gerückt, kam ein Brief eines Offiziers, in dem mir mitgeteilt wurde, mein Mann sei für Führer, Volk und Vaterland gefallen. Tja, so war ich also innerhalb weniger Monate verheiratet, verwitwet und werdende Mutter. Ja, und kurze Zeit später auch noch eine Flüchtlingsfrau auf der Flucht nach Westen. Die Flucht war eine Tortur. Aber wir kamen dann doch einigermaßen heil nach Kornwallheim bei München, wo eine Schwester meines Vaters ein kleines Textilgeschäft besaß. Sie nahm uns auf und Ende Juli wurde Cornelia dort geboren, Cordes Tochter. 3 Jahre darauf beantragte ich die Todeserklärung von Cordes und ich bekam sie. Ich wollte wieder heiraten. Tja, und damit sind wir also mit der Vorgeschichte ungefähr am Ende. Sie heirateten Etienne? Ja. Wir waren 7 Jahre lang sehr glücklich miteinander, obschon er fast 20 Jahre älter war als ich. Er adoptierte Cornelia. Als sie knapp 4 war, wurde aus Cornelia Cordes Cornelia Etienne. Sie wusste und weiß bis heute noch nicht, dass Albert Etienne nicht ihr Vater war. Ich habe es ihr nicht erzählt. Warum nicht? Es bestand kein Anlass. Naja, vielleicht wäre es besser gewesen. Aber wäre es nicht wahr. Mein Mann, Albert Etienne, starb Ende 55. Ja, und ich übernahm kurz darauf das Textilgeschäft der alten Tante, baute es um und aus und hatte mit der Umstellung von Knopflädchen zur Modeboutique den richtigen Riecher und großen Erfolg. Vor 3 Jahren starben innerhalb weniger Monate mein Vater und seine 2 Schwestern. Es war ein schreckliches Jahr. Nele machte schlapp und musste die Klasse Ihre wiederholen. Tochter. Ja, Cornelia. Aber sie hat jetzt doch ein ordentliches Abitur geschafft. Also alles schien wieder in Lot zu sein. Ich schenkte dem Mädchen zur Belohnung eine 14-tägige Skireise ins Engadin. Haben Sie noch eine Zigarette für mich? Aber natürlich. Danke. Ja, und da? Da ist dann... Ja, also da musste sie ausgerechnet Cordes kennenlernen. Und hat sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Ich habe das nicht so ernst genommen. An Cordes mit keinem Gedanken gedacht. Woher sollte ich denn auch ahnen? Ja, bis gestern früh der Brief kam. Ein Brief? Ja. Ich erschrak schon, als ich den Absender las. Kurt W. Cortes. Mit K und 2 O und T in der Mitte. Aber ich hielt das für einen reinen Zufall, dass Nele ausgerechnet von einem Mann ähnlichen Namens einen Brief bekam. Da erkannte ich die Handschrift wieder. Ja, ich kramte einen der wenigen Briefe raus, die Cordes mir damals geschrieben hat. Es war unzweifelhaft Cordes Schrift. Ich wäre fast in Ohnmacht gefallen. Ja, und dann habe ich den Brief geöffnet. Ja, ich weiß, Herr Dr. Degen, Verletzung des Postgeheimnisses und so weiter, aber ich würde morgen wieder genauso handeln. Niemand macht Ihnen deswegen einen Vorwurf, Freundchen. Ich verstehe Ihr Interesse. Es wäre mir sicher genauso gegangen. Vielen Dank, Herr Doktor. Haben Sie eine Tochter? Nein, ich habe überhaupt keine Kinder. Ich bin seit 11 Jahren geschieden. Also, was stand in dem Brief? Tja, was stand in dem Brief? Einzelne Sätze habe ich mir sehr genau eingeprägt. Ich bin so angefüllt von der Begegnung mit dir, dass ich an nichts anderes mehr denken kann und von nichts anderem mehr träume, geliebtes Mädchen, als von einer tieferen, festeren Bindung, von einem Zusammensein für immer. Ziemlich schnulzig. Ja, ich gebe zu, dass ich ja noch immer ein Bild von Cordes hatte, nicht frei von rosaroten Erinnerungen. Aber ich hoffte natürlich, das Ganze würde sich als eine unheimliche Häufung von Zufällen erweisen. Der gleiche Name, wenn auch etwas anders geschrieben, der gleiche Vorname, die gleiche Handschrift, ungefähr wohl auch das gleiche Alter wie mein toter Mann. Denn in dem Liebesbrief an Cornelia hatte gestanden, dass er zwar gut 20 Jahre älter sei, aber dass das kein Hindernis für eine Verbindung zu sein brauche. Es gebe hunderte von Beispielen, in denen der Altersunterschied für das Glück einer Ehe keine Rolle spiele. Naja, ich war also ziemlich erregt, aus den verschiedensten Gründen aufgeregt, als ich hier ankam. Das Hotel, in dem ich sonst zu wohnen pflege, wenn ich mal in Hamburg bin, war besetzt. Ich wurde zum Hotel Kaiser umdirigiert. Ein sehr gutes Hotel übrigens. Ich versuchte von da aus, Cordes telefonisch zu erreichen. Ja, um mit ihm, wer immer er auch war, ein Treffen zu vereinbaren. Aber das gelang mir nicht. Er war weder im Telefonbuch zu finden, noch hatte die Auskunft einen Anschluss unter seinem Namen. Es blieb mir also gar nichts anderes übrig, als zu ihm zu fahren. Ich nahm mir also ein Taxi und fuhr nach Blankenese hinaus, zu der Straße, die als Absender auf dem Kuvert angegeben war. Die Straße ist nur bis zur Hälfte befahrbar. Dann besteht sie aus Treppen, die hinunter zur Elbe führen. Ich entlohnte den Taxichauffeur, bat ihn aber, mit einem extra 10-Mark-Schein, eine Viertelstunde zu warten, um nicht ohne Beförderungsmöglichkeit in diesem stillen Stadtteil zu sein, für den Fall, dass ich niemand anträfe. Ich ging die Treppen ein Stück hinab und fand das Haus. Ich entdeckte ein Metallschild, doppelt so groß wie eine Postkarte. Darauf stand Europäd, Europäisches Institut für modernen Fernunterricht, Direktion Kurt W. Cortes. Darunter war eine Klingel. Ich läutete. Es geschah zunächst nichts. Und dann wurde ein schlurfender Schritt vernehmbar. Ein Schlüssel rasselte, die Tür wurde einen Spalt geöffnet und ich sah im handbreiten Türspalt die linke Gesichtshälfte eines Asiaten oder Indianers. Sie wünschen bitte sehr, fragte das Wesen mit leiser, quäkiger Stimme. Ich sagte, dass ich Herrn Cortes sprechen wollte und erhielt die von Kopfschütteln begleitete Antwort, dass er nicht da sei. Ich fragte, ob man ihm wohl etwas ausrichten könne. Das Wesen nickte stumm. Und da ich nicht recht wusste, ob ich verstanden worden war, nahm ich eine Visitenkarte aus meiner Handtasche, und zwar eine von denen ohne Adresse, und schrieb auf der Rückseite meinen Wunsch, im Hotel bald angerufen zu werden. Und darunter meinen Mädchennamen und den Namen der kleinen Stadt in Mecklenburg, wo wir geheiratet hatten, Cordes und ich. Diese Karte gab ich dem Fremden und ging. Ich war gerade ein paar Stufen Trepp aufgestiegen, als mir von oben ein Mann entgegenkam. Er trug einen sportlichen Kamelhaarmantel. Ich erkannte das Gesicht nicht gleich, aber ich erkannte den Gang. Es war Cordes. Und was war dann? Tja, das war seltsam. Ich blieb stehen und sah ihn an. Auch er blieb stehen und sah mich an. Aha. Wenn ich es jetzt überlege, er sah mich an mit einem, ja, wie soll ich sagen, mit einem triumphierenden Blick. Triumphierend? Ja, es kann auch Überraschung gewesen sein, aber nein, es war kein Staunen in seinen Augen. Eher sowas wie, aha, also doch. Ich weiß nicht recht und das dauerte auch nur eine Sekunde, jedenfalls war es seltsam. Hatten Sie den Eindruck, dass er Sie erwartet hat? Erwartet? Ich weiß nicht. Als er sprach, war das weg. Sprach er Sie an? Nein, ich sagte zuerst seinen Namen. Kurt? Ja? Kennen Sie mich? Aber nein. So was? Diese Ähnlichkeit? Das ist ja wohl nicht wahr. Sind Sie... Bist du... Ja. Bettina. Das kann doch nicht... Also ich denke, du bist... Also ich habe geglaubt, du bist tot. Das habe ich von dir auch geglaubt, Kurt. Ich? Oh nein. Warum sollte ich denn? Tot? Nein, Bettina. Cordes ist nicht tot zu kriegen. Aber sowas. Ich kann das gar nicht fassen. Die kleine Bettina. Na, großartig siehst du aus. So ein Zufall. Oder ist das kein Zufall? Hast du mich gesucht? Ich meine, warst du schon bei mir am Haus? Ja, ich habe dich gesucht. Und gefunden. Ich habe dich auch gesucht. Fast 5 Jahre. Überall. Aber woher hast du meine Adresse? Es gibt einen Anlass, der mich dazu gebracht hat, hierher zu kommen. Obschon du eigentlich längst tot für mich warst. Verzeihung, Kurt, aber ich hatte ja die Nachricht, du seist gefallen. Und ich habe nach langem Suchen und Warten, da habe ich dich ganz offiziell für tot erklären lassen. Um wieder heiraten zu können. Ach. Du bist wieder verheiratet? Ja. Aber das ist ja eine fürchterliche Situation, Bettina. Bist du deshalb... Ich bin nicht meinetwegen zu dir gekommen, Kurt, sondern vor allem deinetwegen. Ganz besonders aber deiner Tochter wegen. Was sagst du da? Komm, Bettina, lass uns hier nicht im Freien rumstehen. Komm mit zu mir, ich wohne dort. Für die Dinge, die wir zu besprechen haben, ist ein neutraler Ort besser. Vielleicht weißt du ein Café irgendwo in der Nähe. Es wird auch nicht lange dauern. Ich will nicht in dein Haus. Bitte versteh das. Ich habe eine Tochter. Meine Tochter. Komm, bitte. Ich erzähl dir alles, aber nicht hier. Fahr mit mir irgendwo anders hin. Mein Taxi steht oben an der Straße. Na schön. Wenn du meinst. Du hast dich unglaublich verändert. So? Aber du hast mich vorhin ziemlich schnell erkannt. Als hättest du auf mich gewartet. Gewartet? Auf dich? Natürlich habe ich all die Jahre. Aber wie kommst du denn darauf, dass ich jetzt... Weil es mir komisch vorkam, dass du mich erkannt hast. Und gleichzeitig sagst, ich hätte mich verändert. Na, wie ging es weiter? Erinnern Sie sich an den weiteren Ablauf ebenso genau? Ich denke schon. Wir fuhren schweigend hinunter zum Elbufer. Cordes versuchte, seine Hand auf die meine zu legen. Ich entzog sie ihm sanft, aber bestimmt. Vor einem Gasthaus hielt das Taxi. Cordes bezahlte. Wir gingen hinein. Das Lokal erwies sich als ideal für meine Absicht. Es war leer und groß genug, um in einer Ecke ungestört zu sitzen und miteinander sprechen zu können. Wie alles gekommen war, warum ich hatte annehmen müssen, dass er nicht mehr am Leben sei, dass ich in der Nähe von München ein Geschäft hätte und dass Cornelia gerade ihr Abitur gemacht habe und studieren wolle. Vielleicht Jura, wie ihr Adoptivvater. Schade, dass er das nicht mehr erlebt habe. Und da fiel er mir ins Wort. Der Mann ist tot? Dann bist du ja Witwe. Naja, wir sind ja ohnehin rechtskräftig noch immer verheiratet, Bettina. Die Todeserklärung war falsch. Also ist unsere Ehe nie aufgelöst gewesen, nicht wahr? Dann könnten wir beide doch... Ich glaube, du bist nicht mein Trost, Kurt. Aber wieso denn? Man sagt, dass einer, der einmal tot gesagt war, immer besonders lange lebt. Warum sollten wir uns nicht wieder... Das will ich dir gleich sagen. Selbst wenn ich dich noch liebte, was nicht der Fall ist, verzeih, selbst dann wäre es völlig ausgeschlossen. Hast du einen anderen? Oder weshalb? Deshalb. Was ist das für ein Brief? Ein Brief von dir. Von mir? Ach du grüne Neune. Cornelia ist also deine... unsere Tochter. Sie heißt doch... Sie heißt Etienne, wie ich. Ja, aber wie hätte ich denn darauf kommen sollen? Ich mach dir keinen Vorwurf, Kurt. Höchstens den, dass sich Herren deines Alters nicht in so junge Mädchen verlieben sollten, aber das steht auf einem anderen Blatt. Es war ein Zufall, dass ich den Brief heute früh in Empfang genommen habe, Kurt. Ich habe den Absender gelesen, deine Handschrift wiedererkannt und das Kuvert geöffnet. Pardon, ich habe den Brief auch gelesen. Und nun bin ich hier, um ihn dir zurückzubringen. Heb ihn auf, schmeiß ihn weg, mach damit, was du willst. Ich hätte es ahnen müssen. Siehst du so ähnlich, Bettina? Der gleiche Gang, die gleiche Stimme, die gleiche aufregende Sprödigkeit. Wie einen dazu bringt, den Kopf zu verlieren. Hör auf. Auf einen solchen verlorenen Vaterkopf stehen 3 Jahre Knast. Von dem zerstörten Leben des Mädchens mal ganz abgesehen. Aber ich wusste doch nicht... Zugegeben, du wusstest es nicht. Aber das ändert nichts daran, Kurt. Lass Cornelia in Ruhe. Hörst du? Du würdest in Schwierigkeiten kommen, wenn jemand herausfindet, dass ich nicht tot bin. Wie meinst du das? Cornelia hat mir erzählt, dass ihr Vater... ihr vermeintlicher Vater Richter war oder Staatsanwalt. Jedenfalls Beamter. Man würde dir ja wohl die schöne Pension streichen, wenn du nicht rechtmäßig mit ihm verheiratet gewesen bist. Denke ich mir. Oder? Willst du mir drohen? Nein. Du sollst nur daran denken, dass ich tot bin. Ja, das war's. Alles? Alles. Gerade genug für mich. Na, das glaube ich. Und wie ging es dann weiter? Welche Tageszeit war es, als sich Cordes von Ihnen verabschiedete? Etwa 7:15. 18:15 Uhr, nicht viel später. Und dann? Dann saß ich dort vielleicht noch 10 Minuten, bis das Taxi kam, das mir der Wirt auf meine Bitte gerufen hatte. Ich fuhr zurück ins Hotel, überlegte, ob ich die Abendmaschine nach München nehmen sollte. Aß in der Bar ein Sandwich und trank einen Campari dazu. Ohne recht zu merken, was ich aß und trank. So erschöpft und durcheinander war ich. Und entschloss mich, nicht mehr zurückzufliegen, sondern Cornelia anzurufen und Bescheid zu sagen. Ich ging in mein Zimmer und rief von da aus in Kornwallheim an. Nele war lustig wie immer, flachste ein bisschen. Sei vorsichtig, Mama, geh nicht mit fremden Onkels mit. Pass schön auf, wenn du über die Straße läufst, ja, und so weiter. Ja, wie sie immer so redet. Das Gespräch gab mir etwas Auftrieb. Ich rief noch in dem Lokal Bär an der Elbe an, in dem ich mit Cordes gesessen hatte, weil ich meinen grauen Wildlederhandschuh vermisste. Und legte mich dann aufs Bett, um ein wenig die Augen zuzumachen. Schlafen konnte ich nicht, aber es gelang mir einigermaßen Ordnung in meine Gedanken zu bringen. Nach einer halben Stunde stand ich wieder auf und verließ das Hotel, um einen kleinen Bummel über den Jungfernstieg zu machen, mir ein paar Schaufenster anzusehen und ein bisschen frische Luft zu schnappen. Und das war wann? Kurz nach 8, glaube ich. Warum, ist das wichtig? Ja, sehr wichtig. Weiter, wie ging es weiter? Nun, ich lief ein Stück an der Alster entlang. Dann sah ich, dass in einem der Kinos ein Film lief, von dem ich gehört hatte, dass er hübsch sei. Und da gerade eine Vorstellung begann und ich Lust auf Ablenkung hatte, kaufte ich mir kurz entschlossen eine Karte und einen Beutel Bonbons und ging hinein. Ins Kino. Da hat sie natürlich keinen Mensch gesehen, der sie kennt. Können Sie den Film wenigstens erzählen? Ja, sicher. Es war ein sehr hübscher, heiterer Film mit Marilyn Monroe. Ich amüsierte mich und vergaß für anderthalb Stunden alles andere. Zu Anfang gab es noch einen kleinen Zwischenfall. Neben mir saß ein älterer Herr, klein, rundlich, völlig kahl, mit einer dicken Hornbrille, der sich zwischen Werbung, Vorfilm und Hauptfilm von einer Platzanweiserin ein Eis kaufte und... Aber das ist bestimmt unwichtig. Unwichtig? Aber liebe Frau Etienne, das ist vielleicht entscheidend wichtig. Erzählen Sie. Es ist mir zwar schleierhaft, was der eisessende Glatzkopf mit dem Mord an Cordes zu tun haben soll, aber bitte. Also der Mann löffelte seinen Eisbecher, während auf der Leinwand die gut fotografierten, aber sonst unverständlichen Bilder eines Jungfilmers flimmerten. Da rutschte dem Herrn plötzlich der Eisbecher aus der Hand und landete mitten auf meinem Schoß. Verkehrt rum natürlich. Ja, und machte mir einen dicken Fleck auf den Kostümrock. Also der kleine Herr war sehr erschrocken und verlegen und bat ein ums andere Mal um Verzeihung, gab mir seine Visitenkarte und erbot sich, die Kosten für die Reinigung selbstverständlich zu übernehmen und so weiter und so weiter. Also es war eine Aufregung. Haben Sie die Visitenkarte? Nein, die habe ich weggeworfen. Aber ich verstehe nicht, liebe warum... Frau Etienne, der Mann ist Ihr Alibi. Mein Alibi? Ja, Cordes ist etwa zwischen 20 und 22 Uhr in Blankenese erschossen worden, sagt der Polizeibericht. Sie waren kurz nach 8 Uhr noch im Hotel. Das wird sich leicht beweisen lassen. Kurz nach 9 kleckert Ihnen der Mann im Kino Eis aufs Kostüm. Wahrscheinlich hätte er, verlegen und schuldbewusst wie er war, bemerkt, wenn Sie das Kino während des Films verlassen haben würden. Nicht wahr? Ja, sicher. Außerdem hat er mir am Schluss beim Hinausgehen ja nochmal gesagt, wie leid es ihm täte und so weiter. Na also, jetzt brauchen wir nur noch den Mann zu finden. Denn wie sollten Sie denn irgendwann zwischen 8 und 10 vom Jungfernstieg nach Blankenese gesaust sein, Cordes erschossen und ihn unter das Rhododendron-Gebüsch geschleppt haben, wo er dann gefunden wurde? Klar? Aber wie finden wir Ihren Eisesser? Sie wissen nicht, wo Sie die Karte weggeworfen haben könnten? Im Hotel? Am Kino? Nein, aber ich weiß, wie der Mann hieß. Ich habe mir seinen Namen gemerkt, weil es ein so komischer Name war. Ein komischer? Nur die Adresse, die kann ich nicht. Ja, wie heißt der Herr? Tierbart. Theo Tierbart. Na, großartig. Davon gibt's sicher nicht mehrere in Hamburg. Hoffentlich ist der Herr nicht heute früh in Geschäften nach Pernambuco oder Nischni Nowgorod gereist. Sonst sitzen Sie in 3 Wochen noch hier. Hätte ich Ihnen das doch gleich heute Vormittag gesagt oder wenigstens dem Kriminalrat Fackel da im Präsidium. Aber ich sollte ja nichts aussagen. Drücken Sie uns alle Daumen, die Sie haben, Frau Etienne. Alle? Wie kriege ich denn Nachricht, was los ist? Ich komme auf alle Fälle wieder her. Entweder mit meinem strahlendsten Lächeln. Nein, oder... kein Oder, bitte. Naja, es wird schon klappen. Fertig? Zunächst schon. Ich muss raus und möglichst schnell telefonieren. Sie können Frau Etienne eigentlich gleich hier lassen, wenn es die Vorschriften erlauben. Wieso? Kommen Sie bald wieder? Ich denke, in 10 bis 15 Minuten. Na gut, dann sollte man gleich hier warten. Dankeschön. Bis gleich, Frau Etienne. Ja, hoffentlich. Brauchen Sie irgendwas? Nein, danke. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, Doktor. Vor einer halben Stunde saßen wir noch in der Besucherzelle und jetzt bin ich frei. Wie haben Sie das geschafft? Glück. Ich habe Ihren teuren Theo Tierwart sofort im Telefonbuch gefunden. Habe ihn sofort erreicht und er war nicht nur bereit, Ihnen ein Alibi zu geben, sondern er ist außerdem auch noch der Schwager des leitenden Oberstaatsanwalts. Also genügte ein Anruf von ihm bei seinem Herrn Schwager und ich bekam ohne große Formalitäten Ihre Freilassung. Übrigens, hat man Sie festgenommen, weil bei dem Toten Ihre Visitenkarte... und Ihr grauer Handschuh gefunden wurde. Irrsinnig. Und wohin wollen Sie jetzt? Nach Hause. Ich glaube, ich bin noch nie so gern nach Hause gefahren wie heute. Anrufen müsste ich vorher mal. Und dann schlage ich vor, ich bringe Sie zum Flughafen und Sie telefonieren dort. Ja, gern. Wenn ich Ihnen das zumuten darf. Aber es wird mir ein Vergnügen sein. Cornelia Etienne? Nele, Mädchen, ich hab schon gedacht, du bist nicht da. Doch, es dauert nur ein bisschen, bis ich am Telefon bin, weil ich auf der Couch liege. Auf der Couch? Wir müssen uns mal eine längere Schnur machen lassen. Ja, bist du krank? Nein, nicht krank, Mama. Ja, irgendwas ist doch los. Nun reg dich nicht gleich wieder auf. Ich hab mir gestern Abend den Fuß ein bisschen verknackt. Ach, du liebe Zeit. Nun hab ich so einen Salbenverband rumgemacht und halt ihn hoch. Ja, Gut. Du, ich komme mit der 18.30 Uhr Maschine ab Hamburg. Mhm. Was zum Abendbrot bringe ich mit? Prima. Leg dich schnell wieder hin, ja? Schon deinen Fuß. Wiedersehen, Nele. Wiedersehen, Mama. Bis heute Abend. Sag mal, bist du denn schon auf dem Flughafen? Ja, ja. Ein Bekannter hat mich hergebracht. Aber die 16 Uhr Maschine ist voll. Ich setze mich ins Restaurant und trinke noch eine Tasse Kaffee. Also, bis dann. Ciao, Mama. Was darf es sein? Einen Schoppen Weißwein. Möglichst trocken, wenn Sie haben. Gern. Eine kleine Flasche Selterwasser bitte dazu. Und die Speisekarte. Jawohl, liebe Frau. Es hat sich alles aufgelöst. Ganz von selbst. Sogar das Problem mit meiner Ehe. Cordes ist tot. Gestern Nachmittag hat er noch gesagt, er sei nicht tot zu kriegen. Warum er wohl erschossen worden ist? Er war nicht schlecht. Haltlos vielleicht und um Gottes Willen. Cordes. Ich werde wahnsinnig. Nein, kein Zweifel. Der Mantel, der Gang, die eigenartige Kopfhaltung und diese Handbewegung. Jetzt geht er auf den Tisch mit den beiden Ausländern zu. Nein, das kann nicht Cordes sein. Cordes ist doch tot. Hat er mich gesehen? Er setzt sich nicht, die zwei stehen auf. Der Kleine hat ein richtiges Rattengesicht, unangenehme Leute. Ah, sie gehen zum Ausgang. Ich muss hinterher. Ich muss sofort Dr. Degen anrufen. So, Ihr Wein, gnädige Frau, und die Speisekarte, bitte. Bitte, nehmen Sie ihn wieder mit. Hier, hier sind 10 Mark. Ja, aber... Verzeihung, aber ich muss schnell weg. Wo sind Sie denn? Ah, da drüben. Steigen in den Mercedes. Cordes chauffiert. Ein Taxi. Gott sei Dank, da ist eins frei. Sehen Sie den dunkelblauen Mercedes da vorn, der gerade auf die Straße biegt? Ja, sehe ich. Fahren Sie hinterher. Aber mit ein bisschen Abstand. Ah, kleine Verfolgung. Wird gemacht, junge Frau. Ein Zehner extra, junger Mann, wenn Sie die Augen aufhalten. Naja, ist gebombt. Ich sage Ihnen, wo Sie halten müssen. Okay. Wenn Sie zurückfahren, nachdem ich ausgestiegen bin, halten Sie bitte an einer Telefonzelle. Wählen Sie die Rufnummer, die ich Ihnen jetzt gebe. Und sagen Sie durch, was ich aufschreibe. Können Sie das machen? Aber sicher. Ich meine, wirklich zuverlässig. Es ist unheimlich wichtig. Wenn es kein Spionagefall ist und ich dann nicht mehr in den Knast muss. Ach, Unsinn. Es handelt sich um eine private Sache. Der Text auf meinem Zettel hier heißt, Frau Etienne hat soeben am Flughafen Herrn Cordes gesehen. Kein Zweifel möglich. Sie folgt ihm unauffällig im Taxi zur Blankenese Adresse. Bitte kommen Sie dorthin. Frau Etienne wartet vor dem Haus. Es klingt nicht nach Spionage, aber man weiß ja nie. Und Sie versprechen mir, dass Sie es durchsagen. Ehrenwort. Danke. So, jetzt halten Sie, bitte. Hier? Ja, an der Ecke. Was macht das? 32. Hier haben Sie einen 50er, der Rest ist für Sie. Ja, fürs Augen aufhalten, Mund halten und telefonieren. Ich verlasse mich auf Sie. Ist gebombt, junge Frau. Wo soll ich denn nur warten? Ich kann ja nicht gut mit der Reisetasche hier im Villenviertel von Blankenese auf der Straße rumstehen. Aber ich darf Degen nicht verpassen, wenn er kommt. Ich könnte wenigstens die Tasche irgendwo... Oh Gott, da kommt der... der gestern an der Tür war. Er geht durchs Tor. Hoffentlich hat er mich nicht gesehen. Aber das hätte man sicher gemerkt. Kommt da jemand hinter mir her? Es sind zwei. Hey, Sie! Lass Sie stehen! Hilf mir! Verdammt! Lassen Sie mich! Verdammtes Biest! Was ist denn los? Sie beißt! Drücke das Tuch aufs Gesicht! Halt sie fest! So, jetzt beißt du für eine Weile nicht mehr. Los! Schnell ins Haus mit dir! Hier ist die Frau, die sich draußen rumgetrieben hat. Bettina. Kennst du die? Wer ist es? Meine Frau. Hey, Kurtchen Cordes, heißgeliebte ehemalige Frau Gemahlin. Ich werd gleich verrückt. Ich denke, die sitzt im Knast. Ich verstehe das nicht. Du hast das so raffiniert angefangen, Cordes. Erst das Töchterchen bezirzt. Dein eigenes Töchterchen, kleiner Lustgutter. Alles bestens, alles hat dufte funktioniert. Aber nun auf einmal taucht die Dame im falschen Moment wieder auf. Ja, was jetzt? Sie ist noch unter Äther, legen wir es am besten gleich um. Komm nicht in Frage. Es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben. Keiner vergreift sich an ihr, damit das klar ist. Hey, Cordes, mal sachte. Was soll denn die plötzliche Gefühlsduselei? Du hast sie benutzt. Hast den Verdacht intelligent auf sie gelenkt. Ganz cool, mein Lieber. Handschuhe Visitenkarte zur Leiche von Patterson gelegt, den wir unter deinem Namen aus dem Weg räumen mussten, den Idioten. Sie ist prompt verhaftet worden, unter dem Verdacht, dich umgebracht zu haben. Und jetzt machst du ein liebender Gatt und willst sie schon. Was denn nun? Ich kapier nicht, wieso sie raus ist. Ist doch scheißegal. Sie ist eine Gefahr. Sie hat uns alle gesehen, auch dich, Cordes. Also muss sie weg, das ist doch klar. Lass mich das machen, wenn euch die Tränen kommen. Sie bleibt am Leben. Wir können ja nachher in Ruhe drüber reden. Nachher, wenn wir alles eingepackt haben. Jetzt bringt sie erstmal runter in den Keller. Okay. Und gut festbinden. An den Heizungsrohren am besten. Mach ich. Ich mach das schon. Du machst das nicht, Cordes. Ist mir zu riskant. Nachher lässt du sie laufen als ehemaliger Ehemann. In Erinnerung an süße Stunden und so einen Scheiß. Frankie, mach du es. Okay. Und du hilfst dem John. Geht in Ordnung. Los, komm. Hier raus. Nicht so dick, warum ist die bloß so schwer? Du bist alt schon. Ja, halt die Fresse. Älterst du vielleicht, aber sonst gut beieinander. So. Ich hol Strecke. Ja. Hier ist eine alte Wäscheleine. Die langt, ich mach's schon. Okay, aber schön fest, dass sie uns nicht ab. Du kannst dich drauf verlassen. Ganz hübsche Puppe. Nicht mehr so ganz taufrisch, aber schön anzufassen. Was machen Sie? Lassen Sie na, das! Na, stell dich mal nicht so an, tanzen, mal ein bisschen streicheln. Lassen Sie mich so... Ist doch schön, nicht? Na komm schon. Ja, nun schrei ruhig. Beißen kannst du nicht, mich nicht. Haben doch so schön das Häschen eingebunden. Nee, kannst gar nichts machen, Täubchen. Ist denn hier Stille niemand, der mir hilft? Ach, hier hört dich keiner. Nehmen Sie sofort die Hände hoch. Ach, verdammte Scheiße. An die Wand mit Ihnen. Gesicht zur Mauer. Und Hände hoch. Wachtmeister, nehmen Sie den Mann fest. Wird gemacht. Sie machen ja schöne Geschichten. Sie sind ein Engel, lieber Doktor. Wenn Sie meinen. Was sind das eigentlich für Männer? Irgendwelche Agenten. Was hat denn Cordes damit zu tun? Er ist der Chef der Gruppe. Also ich verstehe das alles nicht. Ja, so einer ist so schnell nicht tot zu kriegen. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.